B. Übung 13. Uhrzeit. 13a. Wie spät ist es? Sehen Sie auf die Uhren im Buch und antworten Sie. Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 13.30 Uhr. Es ist 13:30. Wie spät ist es? Es ist 20.15 Uhr. Es ist 7:45. Wie spät ist es? Es ist 17.45 Uhr. Es ist 17:45. Wie spät ist es? Es ist 17.30 Uhr. Es ist 17:30. Wie spät ist es? Es ist 5.30 Uhr. Es ist 17:30. Wie spät ist es? Es ist 14 Uhr. Es ist 2 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 18.55 Uhr. Es ist 5:07 Uhr.